Unterabteilungen gibt es hierbei selbstverständlich in endloser Menge. Aber die kennzeichnenden Merkmale beider Gattungen unterscheiden sich doch recht scharf. Die erste Gattung, das heißt das Material, besteht im Allgemeinen gesprochen aus Menschen, die ihrer Natur nach konservativ sind, sittsam, in Gehorsam leben und gern gehorchen. Meiner Ansicht nach ist das auch ihre Pflicht, gehorsam zu sein, denn das ist ihre Bestimmung. Und hierin liegt entschieden nichts Erniedrigendes für sie. Die zweite Gattung dagegen, von der übertreten alle das Gesetz. Die sind Zerstörer oder zumindest neigen sie dazu, je nach ihren Fähigkeiten. Die Verbrechen dieser Menschen sind selbstverständlich relativ und mannigfaltig. Größtenteils verlangen sie in den verschiedensten Kundgebungen die Zerstörung des Gegenwärtigen im Namen eines Besseren. Wenn nun jemand um seiner Idee willen, sagen wir meinetwegen, über Leichen gehen muss, Blut vergießen muss, so kann er sich innerlich vor seinem Gewissen meiner Meinung nach die Erlaubnis geben, dieses Blut zu vergießen. Übrigens immer je nach der Idee und ihrem Ausmaß, wohlgemerkt. Nur in diesem Sinne spreche ich denn auch in meinem Aufsatz von ihrem Recht, Verbrechen zu begehen. Sie erinnern sich doch, dass wir von der juristischen Frage ausgingen. Übrigens, wozu sich darüber groß aufregen? Die Menge erkennt ja dieses Recht der Außergewöhnlichen fast nie an, lässt sie hinrichten und hängen, mehr oder weniger, und erfüllt dadurch vollkommen richtig ihre konservative Bestimmung. Allerdings mit dem Vorbehalt, dass dieselbe Menge in den folgenden Generationen die Hingerichteten auf einen Sockel stellen und anbeten wird, mehr oder weniger. Die erste Gattung ist immer Herr der Gegenwart, die zweite Herr der Zukunft. Die ersten sorgen für die Erhaltung der Welt und vermehren sie der Zahl nach. Die zweiten bewegen die Welt und führen sie zum Ziel. Sowohl die einen wie die anderen haben das vollkommen gleiche Recht auf ihr Dasein. Mit einem Wort, in meinem Aufsatz haben alle die gleiche Existenzberechtigung und damit vive la guerre éternelle bis zum neuen Jerusalem, versteht sich? So glauben Sie doch immerhin an ein neues Jerusalem. Ich glaube daran, antwortete Raskolnikow fest. Indem er dies sagte, blickte er zu Boden, wie er auch während seiner langen Rede zu Boden auf einen von ihm erwählten Punkt des Teppichs geblickt hatte.